sehne mich heute Nacht nach dir. Schlaf heute mit mir zum ersten Mal heute Nacht mit mir. Bleib heute Nacht bei